auf den Herrn und Sitzern. Für meine Stimme jetzt. Ich weiß, heute ist mein Glückstag. Es ist wie deine Schwester. Ich bin gehört jetzt dir. Heute ist mein Glückstag. Heute ist der Schwester. Heute ist der deine Schwester. Heute ist der Schwester. Und ich bin die Liebe. Heute ist der Schwester. Heute ist der deine Schwester. Heute ist der Schwester. Ich bin die Liebe. Für meine Stimme jetzt, weil heute ist mein Glückstag. Es ist nicht deine Schwester, und sie gehört jetzt mir. Heute ist mein Glückstag, ich war. Heute ist der Glückstag, und ich bin deine Schwester. Heute ist der Glückstag, und ich bin mir nicht frei. Heute ist der Glückstag, und ich bin deine Schwester. Heute ist der Glückstag. Und ich bin deine Schwester. Und ich bin deine Schwester.